Thank you. offen. Sie wird nun breiter, in dem riesigen Straßennetz der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Wie auf einem gleichmäßig laufenden Band rollt der Verkehr hier ab, gesteuert durch Geschwindigkeitsgebote und gelenkt durch endlos weiße Linien, die Schienen gleich, die Wagen in ihren Bahnen halten und die Menschen nebeneinander und miteinander fahren lassen. Am Steuer ihrer großen Wagen rollen sie über die breiten Highways, vorbei an ausgedehnten Wohnsiedlungen, deren Gesicht das Auto mitbestimmte. Ihre schnell gebauten Städte mit ihren hohen Telegrafenstangen und den weithin sichtbaren Reklameschildern lassen noch die stürmische Entwicklung des wilden Westens erkennen, die sie in ihren kleinen Paraden überall im Westen lebendig erhalten. Erinnerungen an die Zeit des großen Aufbruchs nach dem goldenen Westen. Erinnerungen an die Zeit der Pferde, mit denen die Pioniere tausende von Kilometern Prärien und Wüsten des weiten, unbekannten Landes durchzogen, bis sie schließlich die pazifische Küste erreichten und damit den Anbruch des goldenen Zeitalters der USA einleiteten. Thank you. Anwendung dieser Informationssysteme ist nicht zeitweise und nicht zeitweise. Thank you.